Die Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschulen in Japan unter Leitung von Cho Myung-ho, Direktor der koreanischen Mittel- und Oberschule Kyoto, legte am 10. Juni an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor.